wie laut das Heer schon wütet und weiß, was Artemis durch ihren Spruch gebietet. Ahnen sie mir nicht, diese Götter, die ich hasse. O Verwegne, halt ein, befürcht ihrer Rache. Nur durch ein schleuniges Gehorchen vermagst du noch zu hemmen den schon erhobenen Arm. Erfüllung alles Widerstreben, ihr unwiderruflich Gebot. Komm zum Vater, die Göttin fordern, dass mit eigener Hand zum Altar der ihr führen soll. Sein Kind, sein liebes Kind, das so zart und ihm so teuer, kann die Göttin dies geweihn. Nein, ich gehorche nie solchen großen Befehl. Nein, ich gehorche nie solchen großen Befehl. Ich hör in der Seele ertönen das deinen Schwur. Ja, ich weiß, hast Pflicht mir gebeut, wenn die Tochter gehorcht, die ich rief in dies unglückselige Land. Wohl dann sei's, als Opfer mag sie fallen. Durch sträfliche Worte suchst die Göttin du zu täuschen. Doch in des Herzens Grund blickt tief ihr helles Auge, soll deine Tochter hier vollenden, so versuchst du umsonst, dem Tod sie zu entziehen. Und trotz dir wissen sie, zum Altar sie zu führen. Ja, schon viel.